Deutschlandfunk, 0.05 Uhr die Verkehrslage. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuzratingen Ost und Mettmann 4 Kilometer Stau und A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Limburg Süd und Bad Camberg 5 Kilometer Stau. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Liebe Krimi-Fans, heute Nacht nehmen wir Sie mit in eine Zeit vor der Erfindung mobiler Telefone und Heimcomputer, als man für die Kommunikation mit der Außenwelt noch auf den stationären Fernsprechapparat angewiesen war und die Gesprächsverbindungen durch das Fräulein vom Amt hergestellt wurden. Dass bei solchen Vermittlungen auch schon einmal etwas schief geht, ist der Ausgangspunkt von Lucille Fletchers Hörspiel Murray Hill 30093. Es war bei seiner Ursendung im Jahr 1943 ein großer Erfolg, wurde auch als Bühnenstück eingerichtet und 1948 schrieb Lucille Fletcher selbst das Drehbuch zu Anatole Litvaks Verfilmung mit Barbara Stanwyck unter dem Titel »Sorry, Wrong Number« oder »Du lebst noch 105 Minuten«. Allein in deutscher Sprache gibt es gleich mehrere Hörspielfassungen. Die älteste dieser Aufnahmen, 1954 beim Schweizer Rundfunk entstanden, stellen wir Ihnen jetzt vor. Falsch verbunden von Lucille Fletcher. In der Hauptrolle Brigitte Horney. Ach, was soll denn das? Immer besetzt. Ach Gott. Fräulein, ich rufe nun schon seit 3 Viertelstunden Murray Hill 34193 an und die Nummer ist immer besetzt. Ja? Ich kann nicht begreifen, dass die Nummer so lange besetzt ist. Bitte versuchen Sie es einmal für mich. Ich verbinde Sie mit dem Störungsdienst. Bitte. Störungsdienst, Sie wünschen bitte. Bitte, Fräulein. Seit 3 Viertelstunden versuche ich Murray Hill 34193 anzurufen. Aber die Nummer ist immer besetzt. Können Sie vielleicht feststellen, ob eine Störung vorliegt? Ja, wenn der Abonnent spricht, dann kann ich nicht unterbrechen. Aber so lange kann man nicht besetzt sein. Es ist das Büro meines Mannes. Er arbeitet heute Abend dort. Und ich bin ganz allein hier im Haus. Mir geht es gar nicht gut. Den ganzen Tag habe ich mich nicht wohlgefühlt. Moment, bitte. Ich will die Leitung mal probieren. Bitte. Sind Sie noch da? Ja, bitte. Hier kommt Ihre Verbindung mit Murray Hill 34193. Ja. Hallo. Hallo. Hallo. Ist da Mr. Stevenson? Hallo. Hallo. Hallo, George. Ja? Hallo. Wer ist in der Leitung? Welche Nummer haben Sie bitte? George, ich bin im Büro unseres Klienten. Er sagt, es geht heute Abend in Ordnung. Gut. Wo bist du jetzt? In einer Telefonzelle. Fein. Weißt ja die Adresse. Wir haben festgestellt, dass der Nachtwächter jeden Abend um 11 Uhr in die Kneipe in der Strandallee geht, um sein Bier zu trinken. Sobald er weg ist, steigst du in das Haus ein. Versichere dich aber vorher, dass im Parterre kein Licht brennt. Gut. Wenn alles in Ordnung ist, sollte von der Straße nur ein Licht zu sehen sein im ersten Stock, in Ihrem Schlafzimmer. Punkt 11:15 fährt die Hochbahn über die Brücke. Das macht dann genug Lärm, falls Ihr Fenster offen ist und Sie schreien sollte. Oh, Gottes Willen. Hallo? Hallo? Welche Nummer haben Sie bitte? Ist in Ordnung, ist mir alles klar. Sieh zu, dass schnell geht, George. Unser Klient ist zartfühlend, verstehst du? Er will nicht, dass sie lange leidet. Soll ich lieber das besser nehmen? Hm. Vielleicht besser. Und vergiss nicht, ihr die Ringe und das Collier abzunehmen und den Schmuck in der Nachttischschublade. Unser Klient möchte, dass es wie ein eindeutiger Raubüberfall aussieht. Oh, hallo? Das ist doch schrecklich. Das ist doch grauenhaft. Was mache ich denn? Auskunft zu wünschen? Fräulein, ich bin eben getrennt worden. Mit welcher Nummer waren Sie verbunden? Murray Hill 34193. Aber es war nicht diese Nummer. Die Leitungen müssen durcheinander gekommen sein. Wieso? Ich wurde mit einer falschen Nummer verbunden und dabei hörte ich... Ja? Dabei hörte ich das Schrecklichste, was Sie sich vorstellen können. Von einem Mord, der geplant wird. Fräulein, Sie müssen sofort versuchen, die Nummer festzustellen. Sofort! Es tut mir leid, gnädige Frau, aber ich verstehe nicht recht, wovon Sie sprechen. Ich habe Ihnen doch gesagt, es war eine falsche Verbindung. Ich sollte eigentlich nicht zugehört haben, aber diese beiden Männer, die da miteinander sprachen, das waren Verbrecher. Sie wollen jemanden umbringen. Eine arme, unschuldige Frau. Wir müssen herauskriegen, wer die Männer sind. Wir müssen was dagegen tun. Welche Nummer hatten Sie denn gewählt? Ich habe die Nummer gar nicht gewählt. Der Störungsdienst hat mich verbunden. Wieso der Störungsdienst? Fräulein, das spielt doch gar keine Rolle. Die Nummer war immer besetzt. Da habe ich den Störungsdienst verlangt. Ich verbinde Sie mit dem Störungsdienst. Bitte. Hallo? Störungsdienst, bitte. Ja, Fräulein, können Sie nicht feststellen, mit was für einer Nummer ich soeben verbunden war? Es ist sehr wichtig. Ich wurde in etwas Schreckliches eingeschaltet. Es soll jemand ermordet werden. Mit welcher Nummer sollten Sie denn sprechen? Murray Hill 34193. Aber es war eine andere Nummer. Dann werden Sie wohl falsch gewählt haben. Fräulein, Sie haben doch die Nummer für mich gewählt. Erinnern Sie sich nicht mehr? Ich sagte Ihnen, dass ich andauernd versuche, meinen Mann anzurufen. Aber es war immer besetzt. Ja, ich erinnere mich. Anstatt Murray Hill 34193 haben Sie mir irgendeine andere Nummer gegeben. Wir müssen herausfinden, was für eine Nummer das war. Sofort. Das wird kaum mehr möglich sein. Ich mache Sie verantwortlich, Fräulein. Sie haben die falsche Nummer gewählt. Sie allein können feststellen, was das für eine Nummer war. Wie soll ich das jetzt noch feststellen können? Ja, anstatt 93 haben Sie vielleicht 91 oder 94 eingestellt. Was weiß ich. Jedenfalls muss die Nummer ganz in der Nähe liegen. Ich konnte die beiden Stimmen gut deutlich hören, aber die konnten mich nicht hören. Es kommt sehr selten vor, dass zwei Leitungen durcheinander geraten. Aber ich will die Sache melden. Fräulein, bis dahin wird das Gespräch doch beendet sein. Sie könnten doch wenigstens versuchen, die in der Nähe liegenden Nummern auszuprobieren. Vielleicht ist das Gespräch noch im Gange. Also bitte sehr, wie war die Nummer, die Sie verlangt haben? Murray Hill, 34193. Augenblick, bitte. Bitte, danke. Die Nummer ist besetzt. Ich rufe Sie später nochmal an. Ja, aber Fräulein, Sie... Augenblick, bitte. Ich werde Sie wieder anrufen. Ja, aber die anderen... Was kommt Sie denn? Bitte den Störungsdienst. Einen Augenblick, bitte. Störungsdienst. Fräulein, Sie haben überhaupt nicht versucht, die falsche Nummer zu bekommen. Ich habe Sie doch ausdrücklich darum gebeten. Ich sagte Ihnen schon, dass es kaum möglich sein wird. Ja, aber Sie hätten es doch mindestens versuchen können. Ich bitte Sie noch einmal herauszufinden, mit welcher Nummer ich irrtümlich verbunden war. Es ist unsere Pflicht und Schuldigkeit, dieses Verbrechen zu verhindern, ich Fräulein. Ich verbinde Sie mit der Aufsicht. Bitte. Hier ist die Aufsicht. Fräulein, ich möchte Sie bitten, eine Nummer für mich festzustellen. Ich weiß nicht, wo sie herkam und wer gesprochen hat, aber es ist notwendig, dass wir es herausfinden. Es handelt sich um Mord. Wie bitte? Um den Mord an einer Frau. Heute Nacht. 22:45. Ja, und? Ja, Sie müssen die Nummer feststellen. Es waren zwei Männerstimmen. Ja, es kommt drauf an. Worauf? Es kommt darauf an, ob das Gespräch noch im Gange ist. Wenn die beiden Männer noch sprechen und wir Glück haben, können wir die Nummer vielleicht ausfindig machen. Wenn sie aufgehört haben zu sprechen, können wir es nicht. Ja, aber natürlich haben sie aufgehört zu sprechen. Es ist jetzt mindestens 10 Minuten her und es hörte sich nicht an wie bei Leuten, die lange am Telefon hängen. Schön, ich kann es ja versuchen. Wie ist Ihr Name, bitte? Stevenson. Mrs. Albert Stevenson. Und welche Nummer haben Sie? Plaza 42295. Plaza 42295. Aber Sie verschwenden damit Ihre Zeit, Fräulein. Es ist dringend. Und warum wollen Sie diese Nummer festgestellt haben? Warum? Was ist denn das für eine Frage? Ich dachte, dass man der Sache nachgehen sollte. Das müsste man. Diese Männer sind Verbrecher. Sie sind gemeingefährlich. Sie wollen doch diese Frau ermorden. Um 11:15, Fräulein, heute Nacht. Die Polizei sollte doch etwas unternehmen. Haben Sie die Polizei noch nicht informiert? Nein. Dann tut es mir leid, Mrs. Stevenson. Aber ich glaube kaum, dass ich etwas für Sie tun kann. Ja, aber hören Sie doch, ich Rufen Sie bitte sofort die Polizei an und melden Sie Ihre Beobachtung. Dann wird es doch zu spät sein. Sie müssen das verstehen, Mrs. Stevenson. Wenn wir auf jedes Verlangen von Teilnehmern eingehen würden, eine Nummer ausfindig zu machen, dann würden wir nur Unannehmlichkeiten haben. Ja, aber wir müssen schon den Auftrag von einer offiziellen Stelle dazu haben. Ja, um Gottes Willen, das ist doch zum Verrücktwerden. Man kann also in New York keinen Mord verhindern, ohne weiß Gott, was für Formalitäten zu erfüllen. Das ist doch idiotisch. Es tut mir leid. Verzeihung. Gut, Sie haben Ihre Bestimmung und Sie können ja nichts dafür. Ich werde die Polizei anrufen. Ja, bitte. Danke. Mein Gott. Auskunft zu wünschen. Fräulein, ich habe kein Telefonbuch im Schlafzimmer und sollte sofort die Polizei haben. Können Sie mir die Nummer geben? Wollen Sie mit dem Quartierposten sprechen oder mit dem Stadtkommando? Das ist egal, Fräulein, irgendeine Nummer. Wo wohnen Sie bitte? North Sutton Place. Dann verlangen Sie am besten 72121. Danke, 721. Lieber Gott. Polizeiwache 43, Inspektor Duffy. Gott sei Dank, Herr Inspektor. Hier ist Mrs. Stevenson. Ja? Ich rufe Sie an wegen eines Mordes. So. Das heißt, noch ist niemand ermordet worden. Aber ich habe soeben ein Gespräch am Telefon abgehört. Über eine falsche Verbindung. Ich habe selber versucht, die Nummer feststellen zu lassen. Aber die Mädchen in der Telefonzentrale benehmen sich so dumm. Ich nehme an, dass Sie der Einzige sind, der etwas dagegen tun kann. Um was handelt es sich? Herr Inspektor, ein absolut definitiver Mordplan. Ich habe es deutlich gehört. In allen Einzelheiten. Zwei Männer wollen eine Frau umbringen. Um 11:15 heute Nacht, in einem Haus in der Nähe einer Brücke. Ja, und? Sie sprachen von einem Nachtwächter, der regelmäßig um 11 Uhr sein Bier trinken geht, in einer Kneipe an der Strandallee. Sie sprachen auch von einem dritten Mann, dem Auftraggeber sozusagen, der dafür bezahlen will, wenn Sie diese arme Frau umbringen. Das Ganze soll nach einem Raubmord aussehen. Deshalb wollen Sie auch Ihre Ringe und Ihre Halskette mitnehmen und ein Messer benutzen, weil es keinen Lärm machen soll. Verstehen Sie nicht, das alles hat mich so schrecklich aufgeregt. Es geht mir sowieso nicht gut heute Abend. So, wann ist das gewesen, gnädige Frau? Vielleicht vor 20 Minuten. Oh, Sie können sich etwas unternehmen. Sie verstehen doch, wie schrecklich das ist. Und wie heißen Sie, gnädige Frau? Stevenson, Mrs. Albert Stevenson. Und Ihre Adresse? 53 North Sutton Place. Sie fahren am besten bis zur Strand Avenue. Ah ja. Oh, Strand Avenue. Davon sprachen die beiden Männer. Sie sagten, dass der Nachtwächter dort sein Bier trinkt. Und wir haben einen Nachtwächter hier in der Straße. Und eine Brücke ist auch in der Nähe. Direkt gegenüber. Queensboro Bridge. Und welche Nummer hatten Sie angerufen? Murray Hill 34193. Aber das kann nicht die Nummer gewesen sein. Ich muss auf eine andere Leitung geraten sein. Murray Hill 34193, das ist die Nummer vom Büro meines Mannes. Ja. Er wollte heute Nacht durcharbeiten. Ich versuchte, ihn anzurufen, um ihm zu sagen, dass er nach Hause kommen soll. Ich bin nämlich krank. Verstehen Sie? Ja. Und das Dienstmädchen hat heute Ausgang. Ja. Und ich bin so ungern allein nachts. Obgleich er immer sagt, dass mir nichts passieren kann, solange ich das Telefon direkt hier bei meinem Bett stehen habe. Schön. Wir werden der Sache nachgehen, Mrs. Stevenson. Ja. Vielleicht können wir beim Amt die Nummer feststellen. Aber die Aufsicht sagt, Sie könnten die Nummer nicht feststellen, wenn der Teilnehmer abgehängt hat. Das habe ich doch versucht. So, das haben Sie. Ja. Ich muss Ihnen sagen, dass ich der Ansicht bin, Sie sollten etwas unternehmen. Sie verlieren doch nur Zeit, wenn Sie jetzt noch versuchen, die Nummer festzustellen. Bis Sie die Nummer festgestellt haben, haben die Männer ihr Opfer doch umgebracht. Natürlich, liebe Frau. Aber Sie können ganz unbesorgt sein. Wir werden die Angelegenheit sofort in die Hand nehmen. Ja, am besten wäre wohl, wenn Sie eine Razzia unternehmen würden, eine umfassende Razzia in der ganzen Stadt. Ah, ja. Stellen Sie sich doch nur die Folgen vor. Ich lebe auch in der Nähe einer Brücke und nicht weit von der Strandallee. Und ich für meine Person würde mich bedeutend sicherer fühlen, wenn Sie sofort einen Streifenwagen in diese Gegend schicken würden. Und warum glauben Sie, dass der Mord in Ihrer Gegend geplant ist? Ich weiß es nicht, aber es hört sich so merkwürdig an. Die Strandallee, der Nachtwächter, die Brücke. Die Strandallee ist eine sehr lange Straße, gnädige Frau. Wissen Sie, wie viele Brücken es in New York gibt? Nein. Ich rechne nicht einmal die Brücken in Brooklyn, Staten Island, Queens und in der Bronx. Woher wollen Sie wissen, dass es nicht irgendwo draußen in Staten Island ein kleines Haus gibt, in der Nähe einer Strandallee, von der Sie noch nie gehört haben? Ja, aber es war doch ein... Woher wissen Sie, dass Sie überhaupt New York meinten? Aber es war doch ein Stadtgespräch, das ich abgehört habe. Woher wollen Sie das wissen? Es kann doch auch ein Ferngespräch gewesen sein. Nein. Am Telefon weiß man das nie mit absoluter Sicherheit. Ja. Nun hören Sie mal zu, verehrte Dame. Versuchen Sie doch einmal, die ganze Sache vernünftig anzusehen. Nehmen wir an, Sie wären nicht auf eine falsche Leitung gekommen und hätten Ihren Gatten in seinem Büro erreicht. Ja. Dann wäre Ihnen doch dieser angebliche Mord ganz egal gewesen, nicht wahr? Ja, natürlich. Sie haben recht, aber Sie müssen doch verstehen, dass ich darüber in Aufregung geriet. Es hört sich so unmenschlich an, so kaltblütig. Jeden Tag gibt es in dieser Stadt mehrere Morde. Glauben Sie mir, wenn wir wüssten, wie wir einen einzigen davon verhindern könnten, wir würden, weiß Gott, unser Möglichstes tun. Aber eine so vage Angabe wie die Ihre nützt uns leider weniger, als wenn wir überhaupt nichts davon erfahren hätten. Ja, aber... Allerdings, wenn Sie Anlass hätten anzunehmen, dass es keine falsche Verbindung war, dass das Gespräch vom Büro Ihres Gatten kam und dass jemand plante, Sie zu ermorden. Mich? Ja. Nein, das ist ganz unmöglich. Ich meine, warum sollte mich jemand umbringen wollen? Ich bin vollkommen allein. Ich komme kaum noch unter Menschen. Seit Wochen habe ich überhaupt niemanden gesehen, außer dem Dienstmädchen. Und ausgerechnet heute ist sie zu ihren Verwandten gefahren. Außer ihr gibt es nur noch meinen Mann. Und Albert ist ja so besorgt um mich. Er sieht mir jeden Wunsch von den Augen ab. Seit 12 Jahren, seit ich gelähmt bin, ist er ja keinen einzigen Abend ausgegangen. Na sehen Sie, dann haben Sie bestimmt keinen Grund, ängstlich zu sein. Lassen Sie die ganze Angelegenheit also ruhig in unseren Händen. Gut. Aber was werden Sie unternehmen? Es ist schon spät. Beinahe 11. Überlassen Sie das uns, Mrs. Stephenson. Werden Sie wenigstens eine Warnung durch das Radio geben und ein paar Streifenwagen aussenden? Besonders in verdächtige Gegenden, wie die meine? Verehrte Dame, ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir der Sache nachgehen werden. Immerhin habe ich ja noch einiges andere zu tun. Wenn Sie also so freundlich sein würden, aufzuhören... Oh! Idiot! Was hätte ich nicht tun sollen? Nun wird er sicher denken, dass ich hysterisch bin. Oh. Warum kommt Albert nicht nach Hause? Ausgerechnet heute Abend. Och, es ist doch nicht möglich. So lange kann er doch nicht sprechen. Auskunft, Sie wünschen? Fräulein, seien Sie doch so gut und versuchen Sie noch einmal. Murray Hill 34193. Ich verstehe gar nicht, warum die Nummer immer noch besetzt ist. Verlangen Sie bitte den Störungsdienst. Aber Fräulein... 52. Fräulein, abgehängt. Kann mir denn niemand helfen? 52. Oh. Störungsdienst, Sie wünschen bitte. Hier ist Mrs. Albert Stevenson. 53 North Sutton Place. Ja, bitte. Fräulein, ich habe vor ungefähr einer halben Stunde angerufen wegen einer Nummer, die immer besetzt ist. Und was war das für eine Nummer? Murray Hill 34193. Die Nummer ist immer noch besetzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist das Büro meines Mannes. Ich muss ihn unbedingt sprechen. Augenblick, bitte. Die Leitung ist besetzt. Das kann ich selber hören, das brauchen Sie mir nicht erst erzählen. wenn ich nur aus diesem verdammten Bett raus könnte. Nur für eine halbe Stunde. Ein bisschen frische Luft schnappen oder ans Fenster gehen oder auf die Straße. Hallo? Hallo, Albert? Hallo? Hallo? Hallo? Verdammt nochmal, was ist nur mit diesem Telefon? Hallo? Albert, lieber Albert, warum kommst du nicht nach Hause? Hallo? Hallo? Mein Gott, was ist denn los? Hallo? Da ist doch jemand! Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Hallo, Fräulein. Ich weiß nicht, was heute Nacht mit meinem Telefon los ist. Es macht mich absolut verrückt. So etwas ist mir überhaupt noch nicht passiert. Ich bin eine kranke Frau, ich bin übernervös und mein Arzt sagt, dass ich mich nicht aufregen darf. Aber wenn diese Klingelei noch länger anhält... Was ist denn mit dem Apparat los? Es ist wie verhext. Die ganze Welt könnte umgebracht werden und sie würden keinen Finger regen. Und jetzt auf einmal klingelt mein Telefon immerzu... Und dann antwortet niemand. Ja, was können wir denn dabei machen? Das möchte ich auch gerne wissen. Es klingelt und klingelt jede Minute. Und wenn ich den Hörer aufnehme, dann ist niemand da. Es tut mir leid, gnädige Frau. Ich verbinde mit dem Störungsdienst. Ich brauche den Störungsdienst nicht. Sagen Sie mir lieber, wer bei mir anruft. Ich verbinde Sie mit dem Störungsdienst. Störungsdienst. Hören Sie, Fräulein. Mit meinem Apparat scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Zuerst habe ich über eine Stunde versucht, eine bestimmte Nummer anzurufen. Ach so, ja, Sie sind Mrs. Stevenson. Ja. Ich sagte Ihnen ja schon, die Nummer ist immer noch besetzt. Das weiß ich, Fräulein, nein. Jetzt werde ich seit einer Viertelstunde immer angerufen und niemand antwortet. Diese Klingelei macht mich ganz verrückt. Können Sie nicht feststellen, wer immer bei mir anruft? Es tut mir leid, gnädige Frau, aber das kann ich nicht. So, das können Sie nicht? Warum können Sie es nicht? Weil unser ganzes Netz automatisch ist. Wir können Ihre Leitung wohl abhören, aber nicht feststellen, woher ein Anruf kommt. Aber was ist denn das für eine Einrichtung? Man muss doch gegen solchen Missbrauch etwas tun können. Leider nicht, gnädige Frau. Vielleicht macht sich irgendjemand einen Spaß mit Ihnen. Sowas kommt oft vor. Nein, wer sollte denn das sein? Wir haben weder Freunde noch Bekannte. Die Anrufe können ja auch von auswärts kommen. Nein, das ist ausgeschlossen. Ich kenne jedenfalls niemanden, der sich so etwas erlauben würde. Bei einer Fernverbindung ließe sich die anrufende Nummer vielleicht feststellen, vorausgesetzt natürlich, dass sie dem automatischen Netz nicht angeschlossen ist. Aber so kann ich mit dem besten Willen nichts für Sie tun. Aber das ist doch schrecklich. Fräulein, alle Augenblicke klingelt es und ich liege ja hier im Bett. Jedes Mal, wenn es klingelt, kriege ich einen Todesschreck. Ich male mir alle möglichen schrecklichen Dinge aus. Ich werde auf alle Fälle das Fernamt orientieren. Ist das alles, was Sie tun können? Wenn Sie wünschen, kann ich Ihre Leitung nachprüfen lassen, gnädige Frau. Ja, prüfen Sie. Prüfen Sie. Oh, ich werde noch verrückt. Hallo? Hallo, wer ist am Apparat? So, hören Sie doch auf, verstehen Sie mich? Hallo? Antworten Sie mir doch. Wer sind Sie? Wissen Sie, dass Sie mich verrückt machen? Warum tun Sie mir das an? Hören Sie auf! Hören Sie auf, ich bitte Sie! Hallo? Hallo? Wenn Sie nicht aufhören anzuläuten, werde ich die Polizei rufen. Verstehen Sie? Die Polizei. Wenn Albert nur endlich nach Hause kommt, würde... Mein Gott, schon wieder. Ich lasse es einfach klingeln. Es ist irgendein teuflischer Trick. Ich werde den Hörer nicht mehr aufnehmen. Und wenn es die ganze Nacht weiter klingelt... jetzt aufgehört. Wie viel Uhr ist es denn? Viertel vor elf. Sie haben sich zu irgendetwas entschlossen. Sie wissen jetzt, dass ich zu Hause bin. Sie haben meine Stimme durchs Telefon gehört. Deswegen haben Sie mich angerufen. Und deswegen hat sich niemand gemeldet. Besetzt es denn heute Abend alles gegen mich verschworen? Lieber Gott. Fräulein, ich muss sofort mit der Polizei sprechen, aber die Nummer ist besetzt. Welche Nummer haben Sie gewählt? 72121, aber ich bekomme nur das Besetzzeichen. Das ist doch unmöglich. Die Polizei muss doch andere Leitungen haben. Einen Moment. 72121 ist eine Sammelnummer. Die Leitung wird jeden Augenblick frei werden. Rufen Sie in ein paar Minuten wieder an. Nein, nein, ich muss die Verbindung aber jetzt haben, Fräulein. In ein paar Minuten ist es vielleicht zu spät. Geben Sie mir irgendeine andere Nummer, aber schnell. Was für eine Nummer wünschen Sie? Ich weiß nicht, es muss doch jemand geben. Jemand, der Leute beschützt, der mir helfen kann, außer der Polizei, ein Detektivbüro. Sie finden Detektivbüros im Firmenverzeichnis des Telefonbuches. Aber ich habe kein Firmenverzeichnis. Herrgott, ich wollte sagen, ich bin zu nervös dazu. Um Gottes Willen, Fräulein, so helfen Sie mir doch. Ich weiß ja nicht mehr, was ich tun soll. Ich verbinde Sie mit der Aufsicht. Nein, nein, nein, Sie wollen mich nur quälen. Ihnen ist es ja egal, was mit mir geschieht. Ich könnte umgebracht werden, kein Mensch würde sich darum bekümmern. Keiner. Aufhören, aufhören, ich kann es nicht mehr aushalten. Hallo, hallo, was wollen Sie? Hören Sie auf, ich bitte Sie, hören Sie auf. Hallo, ist das Plaza 42293? Oh, entschuldigen Sie bitte. Ja, hier ist Plaza 42293. Hier ist die Telegrammaufnahme. Ich habe ein Telegramm für Mrs. Albert Stevenson. Sind Sie Mrs. Stevenson? Ja, ich bin Mrs. Stevenson. Das Telegramm hat folgenden Wortlaut. Mrs. Albert Stevenson, 53 North Sutton Place, New York. Liebste, stopp. Schrecklich unglücklich, stopp. Versuchte stundenlang dich zu erreichen, stopp. Immer besetzt, stopp. Reise nach Boston, 11 Uhr heute Nacht. Dringende Geschäfte, stopp. Morgen Nachmittag zurück, stopp. Herzliche Grüße, Unterschrift Albert. Oh nein. Das ist alles. Sollen wir in das Telegramm morgen durch? Nein. Nein, das ist nicht nötig. Besten Dank. Gute Nacht, Mrs. Stevenson. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Nein. Nein, nein, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das kann er mir doch nicht antun. Er weiß doch, dass ich ganz allein bin und dass Ellie weg ist die ganze Nacht. Das ist ein Trick. Das ist irgendein teuflischer Trick. Auskunft zu wünschen? Fräulein, verbinden Sie mich mit Murray Hill 34193, bitte. Sie können die Nummer direkt wählen. Oh. Konntest du mir das antun? Aber ich kann heute Nacht nicht allein sein. Ich kann nichts. Wenn ich noch eine Minute allein bleibe, dann werde ich verrückt. Es ist ja egal, was er sagen wird oder was es kostet. Ich bin krank. Es muss sich jemand um mich kümmern. Ich habe ein Recht drauf. Auskunft zu wünschen? Fräulein, können Sie mir die Telefonnummer des Henschlick-Krankenhauses sagen? Henschlick-Krankenhaus? Wissen Sie die Adresse? Nein, es ist irgendwo in der 70. Straße. Es ist eine kleine Privatklinik. Ich hatte meine Blinddarmoperation dort vor 2 Jahren. Henschlick-Krankenhaus. Ich buchstabiere. H-E-N... Einen Augenblick, bitte. Ja, bitte beeilen Sie sich, Fräulein. Und können Sie mir vielleicht sagen, wie viel Uhr es ist? Ich habe leider keine exakte Zeit. aber ich kann Sie mit der Zeitansage verlinken. Nein, um Gottes Willen, nein, bitte. Wie Sie wünschen. Die Nummer des Henschel-Krankenhauses ist, einen Moment. Die Nummer des Henschel-Krankenhauses ist Butterfield 70105. Butterfield 70105, danke. 5. Henschel-Krankenhaus? Ja, hier ist Mrs. Albert Stevenson. Guten Abend, Mrs. Stevenson. Geben Sie mir bitte die Krankenschwestervermittlungsstelle. Mit wem möchten Sie dort sprechen? Geben Sie mir die Krankenschwestervermittlungsstelle schnell, bitte. Ich brauche eine Krankenschwester, sofort. Jetzt, für heute Nacht. Um was für eine Erkrankung handelt es sich? Nerven, ich bin schrecklich nervös. Ich brauche Beruhigung. Gesellschaft. Ich kann Ihnen das nicht so erklären. Mein Mann musste plötzlich verreisen und ich bin... Welcher Arzt hat Ihnen eine Krankenschwester verordnet, gnädige Frau? Kein Arzt. Aber ich verstehe nicht, wozu Sie diese Auskünfte brauchen. Ich muss eine Krankenschwester haben. Ich war Patient von Ihnen vor 2 Jahren und außerdem, ich werde ja zahlen für die Schwester. Ja, das ist selbstverständlich, gnädige Frau, aber Sie müssen auch unsere Lage verstehen. Es gibt Augenblicke viel zu wenig Krankenschwestern. Ja, aber ich... Unser Chefarzt hat uns ausdrücklich die Weisung erteilt, Krankenschwestern nur auszusenden, wenn der behandelnde Arzt es für absolut notwendig hält. Ja, aber ich habe Ihnen ja bereits gesagt, dass es absolut notwendig ist. Ich bin krank. Seit Jahren bin ich gelähmt. Ich kann das Bett nicht verlassen und ich fühle mich bedroht. Verstehen Sie denn nicht? Ich bin mit meinen Nerven am Ende. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin allein hier im Haus. Ich... Handle von mir aus. Warum fühlen Sie sich denn bedroht? Heute Nacht wollte ich meinem Mann telefonieren und erhielt eine falsche Verbindung. Dadurch erfuhr ich von einem Verbrechen, das mich ganz entsetzlich aufregt. Ich muss Ihnen sagen, wenn jetzt nicht sofort jemand kommt, dann habe ich Angst. Ich verliere den Verstand. Ich verstehe. Schön. Ich werde mit der Oberin sprechen, sobald sie nach Hause kommt. Darf ich um Ihre Adresse bitten, gnädige Frau? Die Oberin? Wann erwarten Sie die denn zurück? Das kann ich Ihnen nicht sagen, gnädige Frau. Sie ging weg, um Abendbrot zu essen. Das war vor ein paar Minuten, so um 11 herum. Um 11? Aber es ist doch noch nicht 11! Und meine Uhr ist stehen geblieben. Um Gottes Willen, wie viel Uhr ist es? Genau 11:15. Was war das? Was meinen Sie, Frau? Dieses Geräusch. Jetzt eben in meinem Telefon. Haben Sie es nicht gehört? So, als ob jemand den Hörer vom Apparat unten im Esszimmer aufgehoben hätte? Ich habe nichts gehört, gnädige Frau. Wenn also die Oberin zurückkommt... Aber ich hab's gehört. Jemand ist hier im Haus. Jemand ist unten im Esszimmer oder in der Küche. Sie hören zu, während ich hier spreche. Wie bitte? Ich werde den Hörer nicht mehr aufnehmen. Dann können Sie mich nicht hören. Ich würde ganz ruhig sein. Dann werden Sie denken... Aber wenn ich jetzt niemanden rufe, dann... Wenn Sie jetzt noch unten sind, dann werde ich ja gar keine Zeit mehr... Auskunft Sie wünschen? Fräulein, ich bin in einer grauenhaften Situation. Ich kann Sie nicht verstehen. Können Sie nicht etwas lauter sprechen? Verstehen Sie nicht? Ich bin... Jemand hört zu. Können Sie mich verstehen? Ich kann Sie nicht verstehen. Etwas lauter, bitte. Aber Sie müssen mich verstehen. Ich flehe Sie an. Sie müssen mir helfen. Sie sind die Einzige, die... Ja? Es ist jemand unten im Haus. Wie bitte? Jemand, der mich umbringen will. Sie müssen sofort... Da sind Sie. Wer? Er hat den Hörer aufgehängt, den Hörer unten im Esszimmer. Er kommt rauf. Er kommt die Treppen rauf. Verbinden Sie mich mit der Polizei, schnell. Um Gottes Willen, die Polizei. Ich verbinde Sie. Polizeiwache 43, Inspektor Duffy. Hallo, hier Polizeiwache 43, Inspektor Duffy am Apparat. Entschuldigen Sie bitte. Falsch verbunden. Falsch verbunden von Lucille Fletcher, aus dem Englischen übersetzt von Heinz Liebmann. Als Mrs. Stevenson hörten Sie Brigitte Horney. In weiteren Rollen Diana Elisabeth Teutenberg, Tilly Breidenbach, Adolf Sparlinger, Hans Berg und andere. Regie führte Kurt Bürgin. Eine Produktion des Schweizer Rundfunks aus dem Jahre 1954. Wenn Sie gerne einmal das Ohr in eine noch viel weiter zurückliegende Epoche halten würden, bekommen Sie im nächsten Mitternachtskrimi Gelegenheit dazu. Der Autor Roland Weiß lässt uns bei geheimen Wirtshausgesprächen im Jahr 1848 Mäuschen spielen, bei denen die Badener die Revolution vorbereiteten. Dabei brachten sie auch vorübergehend eine Staatsbrauerei in ihre Gewalt, die von da an dem Volksverein gehören sollte. Als der Journalist Alfred 165 Jahre später im Auftrag der Rothausbrauerei eine Firmenchronik erstellen soll, überlässt man ihm für die Recherche einen Umzugskarton voller Aktenordner, in denen der Betriebsrentner Heinz Böckler Belege seit dem Revolutionsjahr zusammengetragen hat. Ein gefährlicher Auftrag, wie Alfred feststellt, denn noch bevor er richtig mit der Arbeit begonnen hat, wird bei ihm eingebrochen und Böckler wird tot in einem Braukessel des Sudhauses aufgefunden. Bergen die Akten etwa ein so brisantes Dokument, dass jemand dafür sogar töten würde? Bierleichen von Roland Weiß am 27. Februar zur gewohnten Krimizeit um 0.05 Uhr. Bis zu den Nachrichten hören Sie den Titel Eternal, gespielt vom Branford Marcellus Quartett. Thank you. Thank you.

Thank you.